langen Leben sollst du nun Buße tun, weil du aufrecht bist geblieben. Doch ich frage mich schon, von den Kumpel angeschissen und vom Richter ausgelacht. 9 Jahre für ein Wegsehen hat sie noch manchen gemacht. Ein Bauernopfer für die Presse, ja, ein echter Neo musste er. Für sie warst du das gefundene Fressen, deine Einstellung wird schwer. Und verlasste Hilfeleistung, wär's im Maximum gewesen. Nun ein Fest, versuchter Mord, als das so auf dein Wort verlesen. Durch Kameras, durch Gitter können sie uns nicht trennen. Echte Freunde sind dir geblieben, jetzt darfst du sie jetzt richtig kennen. Und am Ende jedes Tunnels steht für dich, mein Freund, das Licht. Und wenn Wotan es so will, ein neuer Tag für dich anbricht. Thank you.